Hörbilder. Mein Großvater war mir die meiste Zeit meines Lebens eigentlich ziemlich egal. Ich habe gewusst, dass meiner Mutter in ihrer Kindheit viele Jahre lang die Wahrheit verschwiegen wurde, nämlich, dass er gar nicht mehr am Leben war. Ich habe gewusst, dass sie darunter leidet, ohne den Vater aufgewachsen zu sein. Ich wusste von seiner Nazi-Vergangenheit und dass er in Jugoslawien erhängt wurde. Er hat wohl zu Recht mit dem Leben bezahlt, so circa dachte ich. Aber niemand in der Familie hatte eine Ahnung, ob und in welchem Ausmaß er mit der Judenverfolgung zu tun gehabt hat, ob er an Verbrechen beteiligt war. Hingerichtet und verschwiegen. Der SS-Geheimdienstchef von Wien und seine Kinder. Eine Recherche von Bernd Koschuh. Dann bin ich 2013 mit meiner Familie hierher gezogen in eine neue Siedlung im 3. Bezirk in Wien. Da stehe ich jetzt. Hier, wo jetzt Kinder spielen, wo die S-Bahn vorbeifährt, war früher der Aspang-Bahnhof. Die Nationalsozialisten haben ihn als Deportationsbahnhof verwendet. Heute gibt es hier ein Mahnmal. Im Oktober 1939 sind hier die ersten zwei Deportationszüge abgefahren und davon gibt es Dokumente. Betrifft Evakuierung von Juden, heißt es da, adressiert unter anderem an meinen Großvater, SS-Sturmbahnführer Friedrich Polte. Meine Schwester Eva hat das Schreiben vor einigen Jahren im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands gefunden und mir dann gezeigt. Der Großvater, womöglich als Mitverantwortlicher für Deportationen von Juden vom Aspang-Bahnhof, dort wo ich nun zu Hause war, das war mir zu viel. Zu viel an Unmittelbarkeit, an Zufall, an örtlichem Zusammenhang. Ab dem Zeitpunkt wollte ich mehr wissen. Und meine Mutter auch. Es stimmt, ich habe dich gebeten. Ja, bitte, recherchiere. Ich schaff's nicht, aber ich möchte wissen, was passiert ist, weil ich es mir sehr schlimm vorstelle. Und es ist schlimmer, das Ungewisse zu fürchten, als die Tatsache akzeptieren zu lernen. Und außerdem frage ich mich natürlich, ob es nicht doch irgendwie möglich wäre, zu finden, dass der Vati irgendwelche Orders nicht ausführen wollte und eine Seele hatte und Gewissensbisse und ja. Meine Mutter, Almut Koschuh, geborene Polte, aufgenommen im Jahr 2018 in einem Schanigarten. Damals stand meine Recherche über ihren Vater, meinen Großvater, noch am Anfang. Meine Mutter ist die älteste Tochter und die einzige, die sich an ihren Vater erinnern kann. 6,5 Jahre alt war sie, als er hingerichtet wurde. Er war ein heiß geliebter Vater, geliebt auch von ihren Geschwistern. Wir sind zumindest so aufgewachsen, dass der Vater im Krieg irgendwo geblieben ist, in Gefangenschaft und vermisst ist. Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich zumindest jeden Tag im Abendgebet mit dem Vater mit eingeschlossen haben, mit den Worten, lieber Gott, lass den Vater bald wiederkommen. Mein Onkel Wolf Dietrich und meine Tante Ingrid. Es war natürlich immer so eine Sehnsucht, weil uns ist ja immer gesagt worden, er ist vermisst, obwohl die Mutti und die Großeltern alle gewusst haben, dass das nicht stimmt. Kapitel 1 – Der Weg in die SS. Steckbrief. Friedrich Wilhelm Polte, genannt Fritz Polte, geboren am 20. Januar 1911 in Wolfenbüttel in Niedersachsen. Studium? Geschichte, aber auch Erdkunde, Germanistik, Volkskunde und Rassenkunde. Nicht abgeschlossen. Im Februar 1932 Beitritt in die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP. also vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland. Ebenfalls 1932 mit 21 Jahren. Beitritt zur SA, der Sturmabteilung. Im Frühjahr 1933 Eintritt in die SS. 1934 wird Fritz Polte Ehrenamtlicher, 1935 hauptamtlicher Mitarbeiter im Geheimdienst SD, dem Sicherheitsdienst des Reichsführers SS Heinrich Himmler, einer Elitetruppe innerhalb des Eliteordens SS. Meine Tante Ingrid erklärt sich den Lebensweg ihres Vaters so. Er ist halt aus eigentlich ärmlichen Verhältnissen hineinkommen in diesen Sog, in den ja so viele kommen sind. Weil es ist Arbeit geboten worden, es ist eine Zukunft geboten worden und man kann das ja nicht so ganz verurteilen. Es sind ja so viele eben aus Not, weil sie eine Hoffnung gesehen haben, da hineingezogen worden. Die Akten belegen freilich auch, Fritz Polte war ein überaus überzeugter Nationalsozialist und damit unweigerlich rassistischer Antisemit. In einem Lebenslauf für die SS schreibt er: Besonders der Einbau der rassischen Kräfte in das Geschichtsbild und sogenannte überstaatliche Mächte haben mich immer schon interessiert. Meiner Gesamthaltung entsprechend bin ich 1933 aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Ich habe mich der deutschen Glaubensbewegung angeschlossen. Die wirkliche Glaubensbewegung ist der Nationalsozialismus. Polte plant, später eine Dissertation zu schreiben über die Ähnlichkeiten von Katholizismus und Bolschewismus. Der Akt, in dem die Dissertationspläne niedergeschrieben sind, war zuletzt in den Archiven nicht zu finden. Aber der deutsche Historiker und SD-Experte Carsten Schreiber kennt ihn. Der Gedanke dahinter war mit Sicherheit, dass hinter allem, also hinter dem, was Katholizismus aus Rom kommt und hinter dem, was Bolschewismus von Moskau gesteuert ist, aber dass dahinter, das haben sie mal genannt, den ewigen Gegner, dass dahinter immer das Judentum sitzt. Und das war eben die Kernideologie des Sicherheitsdienstes. Dass das Allerwichtigste eben wäre, als allererstes eben die Juden von der Gesellschaft zu separieren, zu deportieren und dann irgendwie auch zu vernichten. Alle anderen Gegner würden dann auch zusammenbrechen. Der Sicherheitsdienst SD war zuständig für die Informationssammlung über politische Gegner. Er hat Nachrichten, Stimmungsberichte und Ereignismeldungen an die höchstrangigsten Politiker des Naziregimes gesandt. Und er hat etwa die Gestapo ideologisch und antisemitisch geschult. Heinrich Himmler, Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, in einer Rede: Blut und Rasse und staatliche Form und imperialer Wille. Das sind die Voraussetzungen für eine Nachrichtendienst. Zu den wenigen erfreulichen Momenten bei der Recherche über meinen Großvater Fritz Polte zählt ein Konflikt mit seinem obersten Chef. Im Buch Himmlers Germanenwahn schreibt der Autor Volker Koop: Voller Empörung schreibt Himmler an Reinhard Heydrich im August 1938, er habe den Sachbearbeiter Polte mit dem heutigen Tag unter Verbot des Tragens der Uniform beurlaubt. Er habe durch Zufall entdeckt, dass Polte der Mann sei, der dauernd gegen die Welteislehre schießt und eine absolut unsachliche Stellung zu diesem Problem einnimmt. Die Welteislehre war eine schon 1912 entwickelte Theorie des Erfinders Hans Hörbiger. Laut Welteislehre bestünden die Milchstraße und der Mond aus Eis, nur die Erde und die Sonne nicht. Der Hagel wäre Eis aus dem Weltall. Flutkatastrophen zustande gekommen, weil Monde auf die Erde stürzten. Die Welt, ein Kampf zwischen Feuer und Eis, das faszinierte Himmler offenbar. Die Arier wären einst durch göttliche Blitze aus gefrorener Knechtschaft befreit worden, soll er einmal erklärt haben. Solche Abstrusitäten sind Fritz Polte offensichtlich zu weit gegangen. War mein Großvater doch kein strebsamer Vorzeigenazi? Der Historiker und SD-Experte Carsten Schreiber entzaubert diese Hoffnungen und meint, so groß kann der Zorn Himmlers nicht gewesen sein. Das kann er nicht lange angehalten haben, wenn er im nächsten Jahr dann gleich wieder befördert worden ist. Und Beförderungen in diesem Rang, in diesem Level liefen alle über Himmlers Schreibtisch. Das war natürlich teilweise ein bisschen schwierig mit diesem Chef oben. Also im Sicherheitsdienst saßen Wissenschaftler, die versucht haben, eine mörderische Ideologie wie Antisemitismus und Rassismus aber rational darzustellen. Das war diese Art von Rassismus, die Nasen und Köpfe vermessen hat. Und Himmler hatte da eine andere Vorstellung von Wissenschaftlichkeit und hat teilweise sich da auf seine Germanenschwurbelei verlassen. Aber am Ende gab es immer einen kleinen gemeinsamen Nenner, Antisemitismus und Rassismus. Heute ist es vollendet. Kapitel 2. Die Ostmark ist heimgekehrt. Der Anschluss und die Zeit in Wien. März 1938, der Anschluss. Fritz Bolte, damals 27, ist Teil des Einsatzkommandos Österreich. Dessen Auftrag, das Verhaften und Ausschalten von politisch aktiven Katholiken, Kommunisten, Sozialdemokraten, Freimaurern und vor allem Juden. Wolfgang Neugebauer, Gestapo-Experte und langjähriger Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands. Die Arbeiten für den gewaltsamen Anschluss haben schon Monate vorher sowohl beim SD als auch bei der Gestapo eingesetzt, wo auch Nazi-Flüchtlinge aus Österreich mitgewirkt haben. Und diese Karteikarten haben dann dazu geführt, dass beim tatsächlichen Einmarsch die betroffenen Personen verhaftet worden sind. Das war eine gemeinsame Aktivität von SD und Gestapo, weil verhaften und verhören durfte eigentlich nur die Gestapo, die die exekutive Gewalt hatte. Und nach diesen Listen sind die Deutschen damals vorgegangen. 8 Monate nach dem Anschluss markieren die Novemberpogrome, die von den Nazis sogenannte Reichskristallnacht, deutschlandweit den Übergang von der Diskriminierung der Juden zu ihrer systematischen Unterdrückung und Vertreibung. Als Abteilungsleiter im Sicherheitsdienst Wien unterzeichnet mein Großvater Fritz Bolte den SD-Bericht an die Reichsführung über die Kristallnacht in der gesamten Ostmark. Binnen 3 Stunden waren sämtliche Synagogen und Bethäuser Wiens, 42 Synagogen, in Brand gesetzt oder zerstört. Ein Teil des Aktenmaterials sowie Wertgegenstände konnten sichergestellt werden. Bei den Tempelzerstörungen war im Großen und Ganzen ein diszipliniertes Vorgehen festzustellen. Die Zeremonienhalle der israelischen Kultusgemeinde auf dem Zentralfriedhof und auf dem Neuen Friedhof sind durch Sprengungen schwer beschädigt worden. Die Einrichtungsgegenstände sind entfernt worden, sodass eine ordnungsgemäße Durchführung der Leichenbestattungen nicht gewährleistet werden konnte. Seit Beginn der Aktion in Wien sollen von den Juden etwa 680 Selbstmorde verübt worden sein. Hallo, hallo. Grüß dich. Grüß dich. Danke, dass wir es bei euch machen dürfen. Ja, geht klar. Hallo. So, Schuhe aus, oder? Mein Großvater Fritz Bolte hat indirekt auch das Leben der Enkelgeneration, meiner Generation, beeinflusst. Um darüber zu sprechen, kommen 7 Enkelinnen und Enkel, heute alle um die 50 Jahre alt, bei 2 Treffen zusammen. Für manche liegt die Verantwortung des Nazi-Großvaters wie ein Schatten über der Familie. Also ich plage mich wahnsinnig mit Schuld. Ich habe das... ist ein ganz großes Thema in meinem Leben. Das Wissen, dass Fritz Bolte mit dem Einsatzkommando Österreich nach Wien gekommen ist und im März 1938 hier schon tätig war und was alles an Leid damals passiert ist, er war einfach ein ganz, ganz hochrangiger Nazi und da ist wahnsinnig viel Schuld und das spüre ich auf meinen Schultern. Und zwar massiv. Ja, aber du bist, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte nachher erst geboren worden. Das ist ja nicht unsere Schuld. Schuld hat man nur, wenn man Verantwortung dafür übernehmen kann. Ich kann mich davon trotzdem nicht freimachen. Ich glaube, das ist einfach ein Trauma. Also ein Trauma von der die ganze Familie ist traumatisiert. Ja, na, sicher. Aber sicher auch traumatisiert dadurch, dass sie, also ich glaube, in einer idealen Welt kommst du zusammen, du erzählst es, du redest drüber und arbeitest es gemeinsam auf. Diese Aufarbeitung hat einfach nicht stattgefunden. Nie. Aber das ist, denke ich, schon symptomatisch für traumatisierte Familien, dass die untereinander das Trauma gar nicht ansprechen, weil es entweder nicht bewusst ist oder einfach so wehtut, dass man gar nicht auf die Idee kommt, darüber zu sprechen. Kapitel 3: Kriegsbeginn und Hochzeitsmarsch. Am 1. September 1939 beginnt der Zweite Weltkrieg mit Hitlers Blitzkrieg gegen Polen. Fritz Bolte wird Führer des SD-Leitabschnitts Wien, also lokaler Geheimdienstchef. Und Adolf Eichmann entwickelt einen Plan für ein Judenreservat in Nisko am Sahn im Generalgouvernement, dem deutsch besetzten Polen. Am 18. Oktober 1939 schreibt Eichmanns Stellvertreter Alois Brunner an drei Adressaten, darunter mein Großvater Fritz Bolte. Es wird berichtet, dass die Umsiedlungsaktion nach Polen mit dem ersten Transport mit 1000 arbeitsfähigen Juden von Wien-Aspang-Bahnhof beginnt. Den Juden wurde durch die israelitische Kultusgemeinde Werkzeug zum Aufbau eines Barackendorfes in Nisko mitgegeben. Die weiteren Transporte gehen fortlaufend jede Woche. Vom vierten Transport aufwärts werden bereits ganze Familien in die Transporte eingeteilt. Mit der Umsiedlungsaktion werden auch die in der Ostmark befindlichen Zigeuner in Sonderwaggons angeschlossen. Doch es bleibt vorerst bei zwei Transporten vom Aspang-Bahnhof. Heinrich Himmler, der Reichsführer SS, bricht die Aktionen ab. Die Ansiedlung von Deutschen im Generalgouvernement war ihm zum damaligen Zeitpunkt offenbar wichtiger. Die Befürchtungen meiner Schwester Eva und mir, dass unser Großvater unmittelbar mitverantwortlich war für die Deportationen, haben sich nicht bestätigt. Er wurde vermutlich informiert, damit der SD als Nachrichtendienst die Information gegebenenfalls weitergibt, in einem Ereignisbericht nach Berlin. Wenn aber für die Organisation der Vertreibung und Deportation der Juden vor allem die Zentralstelle für jüdische Auswanderung des SD-Mannes Eichmann verantwortlich war, welche Aufgabe hatte der SD-Leitabschnitt von Fritz Bolte? Das ist der erste Karton, genau, wenn Sie mit dem fertig sind, kriegst du dann gleich den nächsten. Aktenrecherche im österreichischen Staatsarchiv. Viele Akten des Sicherheitsdienstes wurden gegen Kriegsende vernichtet, zwecks Vertuschung. Dennoch ergibt sich ein klarer Eindruck. Aufgabe des SD war im Grunde die Tyrannisierung und Gängelung von Juden und Judenfreunden. Insbesondere auch an Theatern, in Kulturbetrieben und Universitäten. Das Leben sollte Jüdinnen und Juden unmöglich gemacht werden. Ein Beitrag zur Vertreibung. An einzelnen Fällen wurden gemeldet, die Inhaberin eines Lebensmittelgeschäftes, eine Ultratschechin, bevorzugt Juden auffällig. Es wäre zweckmäßig, in Presse, Rundfunk und so weiter erneut hinzuweisen, dass sich Juden sowie Geschäftsleute an die vorgeschriebenen Verkaufsbestimmungen strengstens zu halten haben. Unterzeichnet von Fritz Bolte im Frühjahr 1940. Ebenfalls 1940 schreibt der SD-Leitabschnitt in einem Bericht, Zeitungsartikel hätten Unwillen erregt. Die Bevölkerung kann es nicht verstehen, dass ein Jude, der durch Monate hindurch dem Staat Strom stahl, nur 5 Wochen Kerker bekommt. In der Bevölkerung wird davon gesprochen, dass derartige Strafen nur von solchen Rechtswahrern verhängt werden könnten, die noch immer auf dem Standpunkt stehen, dass die Juden doch auch Menschen seien. Das sind die Momente, in denen mir beim Recherchieren die Luft wegbleibt. In Wien lernt mein Großvater meine Großmutter Traudl Polte kennen. Sie ist in Klosterneuburg aufgewachsen und eine Arbeitskollegin. Sie arbeitet als Sekretärin im Büro des Inspekteurs der Sicherheitspolizei und des SD Franz Josef Huber. Er ist in Wien quasi der Vorgesetzte von Fritz Polte. Als die beiden heiraten, ist meine Großmutter bereits schwanger. Im Oktober 1940 kommt Almut zur Welt, meine Mutter. Das erste Kriegskind des Ehepaares Bolte. Der Geburtsort Pernitz, das Heim Wienerwald des Vereins Lebensborn. Heilig soll uns sein jede Mutter guten Blutes, lautet der Leitspruch. Er stammt von Heinrich Himmler. Lebensborn ist Teil der SS. Die Begeisterung der Eltern über ihre Erstgeborene ist groß. Hasi nennen sie die Kleine, kümmern sich liebevoll um das Kind und schreiben fleißig in ein Baby-Tagebuch. Fritz Bolte ähnlich oft wie seine Ehefrau. Hasi sagt viel Bitte und Danke und erinnert auch andere daran. Das Verabschieden ist immer sehr nach Etikette. Vom Baba, Handy geben, Heil Hitler, das sie längst und zwar von selbst kann, bis zum Bussi wird alles durchprobiert. Die Verabschiedung von mir morgens geschieht so. Erst große Verabschiedung an der Tür, dann rennt sie zur Treppe und winkt durch das Geländer zu mir herunter und ruft immer lauter winkend: Fenster! Vom Fenster erfolgt dann der letzte Abschied. Oder vom Balkon. Wehe, wenn Vati das vergisst. Ich kann mich an süße Momente erinnern mit ihm. Also das Kind, ich, hat Liebe erfahren von ihm. Das macht die Sache noch schwerer. Ich bin sehr traurig über diesen Lebensweg von ihm. Sehr, sehr. Ab Ende 1940 wird zusätzlich zur Vertreibung wieder die Deportation der Juden aus Wien zum Thema. Mein Großvater Fritz Bolte schreibt einen langen Aktenvermerk über ein Gespräch mit dem stellvertretenden Gauleiter Karl Scharitzer. Es geht darum, warum der Gauleiter und Reichsstatthalter Baldur von Schirach unzufrieden ist mit dem SD. Schirach befürchtet, dass der SD die Reichsregierung in Berlin informiert über Sonderaktionen, die nicht immer den Vorschriften entsprechen. Poltes Antwort laut seinem Aktenvermerk: Für die meisten der durchgeführten Sonderaktionen hätten wir ja vollstes Verständnis und würden sogar gerne dabei mitmachen. Dies gilt zum Beispiel für die Judenaktion. Poltes SD-Leitabschnitt war demnach zwar nicht eingebunden in die Deportationen 1941, aber er wäre gern eingebunden gewesen, schreibt mein Großvater. Nachzulesen in Akten und im Buch Gestapo-Leitstelle Wien von Thomas Mang. So wie Schirach dem Sicherheitsdienst misstraut, misstrauen umgekehrt der Chef der Sicherheitspolizei und des SD Reinhard Heydrich in Berlin und mit ihm Fritz Bolte in Wien dem kunst- und kulturfreundlichen Schirach. Der sei womöglich noch evangelisch, also nicht nationalsozialistisch genug eingestellt. Polte versucht sogar mit Hilfe einer Schreibkraft in der Reichsstatthalterei an Fotos der persönlichen Korrespondenz von Schirach zu kommen. Er wollte offensichtlich den Gauleiter und Reichsstatthalter Schirach ausspionieren. Im März 1941 kommt es zu einer einzigartigen Machtdemonstration des Gauleiters. Ernst Kaltenbrunner, der damalige höhere SS- und Polizeiführer Donau, war dabei beim Aufeinandertreffen von Schirach und Polte. So sind folgende Worte Schirachs überliefert. Ich kann nur das eine sagen, Polte. Sie sind der größte Intrigant, der mir je in meinem Leben untergekommen ist. Nach kurzer Besprechung, wobei Schirach Polte kaum zu Wort kommen ließ, erklärte Schirach, dass er hiermit aus dem Gaugebiet von Wien verwiesen sei und sich nie wieder blicken lassen dürfe. Der Gauverweis für einen höheren SS-Führer war ein laut Historikern vermutlich einmaliger Vorgang in der Geschichte des Dritten Reiches. Kapitel 4: Fritz Polte am Balkan. Nach beim Oberkommando der Wehrmacht vorliegenden Meldungen griffen im Laufe des heutigen 6. April starke Verbände von Kampf-, Sturzkampf-, Zerstör- und Jagdflugzeugen zahlreiche militärische und kriegswichtige Ziele in Jugoslawien an. Im April 1941 beginnt der Balkanfeldzug. Nach nur 11 Tagen kapitulieren die jugoslawischen Streitkräfte. Nun gilt es, aus Sicht der Besatzer, eine deutsch-dominierte Polizei aufzubauen. Ende April telegrafiert der Leiter der neu gegründeten Einsatzgruppe G Jugoslawien, Wilhelm Fuchs, nach Berlin. Meine Einsatzgruppe hat seit gestern ihren festen Sitz in Belgrad. Gruppenstab umfasst außer mir SS-Sturmbannführer Polte als Vertreter und SD-Referent. 4 Personen gehören diesem Gruppenstab an. Mein Großvater ist, nach dem Gauverweis aus Wien, nun also Stellvertreter des Befehlshabers der Sicherheitspolizei und Vizechef der Einsatzgruppe Jugoslawien. Während im Reich nur die Gestapo Menschen verhaften und ins KZ bringen kann, entscheiden in den eroberten Gebieten auch SD-Leute über Verhaftungen und standrechtliche Exekutionen. Parallel war Polte als SD-Referent zuständig für Stimmungsberichte und Meldungen aus dem besetzten Jugoslawien. Im Bundesarchiv in Berlin sichte ich die Ereignismeldungen aus den eroberten Gebieten. Ereignismeldung. Am 4.7.1941 ereignete sich in einem Belgrader Haus eine Explosion. Kommunisten wollten eine Zeitbombe anfertigen, um einen Sabotageakt an einer Eisenbahnstrecke zu verüben. Am 5.7. wurden 10 Kommunisten und 3 Juden durch ein Exekutionskommando der serbischen Polizei unter Aufsicht der Einsatzgruppe erschossen. Diese Exekution wurde zur Abschreckung öffentlich bekannt gegeben. Eine Exekution unter der Aufsicht der SD-Einsatzgruppe. Es könnte unter anderem diese Meldung sein, die Fritz Polte nach dem Krieg zum Verhängnis werden sollte. Die Mutti hat gesagt, in Jugoslawien hat er nichts getan, niemanden umbringen lassen. Sagt meine Mutter Almut über meine Großmutter. Und ehrlich gesagt, ich glaube das nicht, dass das möglich ist. Damals haben doch die Partisanen und die Nazis brutalst gekämpft. Und wie soll da der Vater in seiner Stellung eine weiße Weste anbehalten? Das geht ja nicht. Ereignismeldung vom 8.7.1941. Einsatzgruppe Belgrad meldet, 813 Kommunisten wurden im Bereich des Einsatzkommandos festgenommen. Partisanen und Widerstandskämpfer formieren sich zunehmend, leisten immer mehr Widerstand. Auf Befehl Adolf Hitlers ordnet General Franz Böhme, ein Steirer, im Oktober 1941 an, für jeden getöteten deutschen Soldaten werden 100 Gefangene oder Geiseln erschossen, für jeden verwundeten Deutschen 50 Gefangene oder Geiseln. Doch als Böhmes Befehl ergeht und Zehntausende Zivilisten erschossen werden, ist Fritz Polte nicht mehr in Belgrad. Laut unterschiedlichen Aktenangaben wechselt er schon ab Juli, sicher aber ab August 1941 nach Berlin als Führer des SD-Leitabschnitts und damit lokaler Geheimdienstchef in der Reichshauptstadt. Kapitel 5: Lohengrin in Berlin. Nach den negativen Erfahrungen mit Baldur von Schirach in Wien entwickelt sich in Berlin eine gute Zusammenarbeit mit der Gauleitung und der Gauleiter Josef Goebbels, dem Reichspropagandaminister. Zur Hauptaufgabe des SD-Leitabschnitts unter Fritz Polte gehört es, Stimmungsberichte zu liefern. Die waren ein wichtiger Input für das Propagandaministerium, sagt der Historiker Carsten Schreiber. Also Goebbels hat wirklich ganz, ganz genau auch auf aktuelle Probleme, die in den Stimmungsberichten drin waren, reagiert. Das war für ihn ein Herrschaftsinstrument. Und insofern hat der SD damit auch natürlich zum Machterhalt beigetragen. Erst ein Jahr nach Fritz Polte übersiedelt auch seine Frau Traudl, meine Großmutter, nach Berlin. Mit meiner Mutter und der zweiten Tochter Ingrid. Sie ist in Wien geboren. Die Familie zieht in ein arisiertes Haus und bekommt von Freunden und Mitarbeitern Poltes ein Heftchen mit Zeichnungen, Karikaturen und Gedichten. Fritz Polte wird da als Lohengrin dargestellt. Eine Zeichnung zeigt ihn in braunem Gewand auf einer Stehleiter. Mit einer Art Gaspistole versprüht er Desinfektionsmittel in Richtung einer gekrümmten Person mit Judenstern. Diese springt flüchtend zum Fenster hinaus. Es ist eine literarische Überhöhung von etwas so Grauenhaftem. Also diese Karikatur sagt doch schon alles über ihn. Meine Schwester Eva, erschüttert, zornig. Sich Lohengrin zu nennen oder sich nennen zu lassen, ist einfach so eine arische Scheiße. Der Jänner 1943 bringt für Berlin massive Bombenangriffe. Traudl Polte übersiedelt mit den Kindern zur Sicherheit nach Villach, wo mein Onkel Wolf Dietrich zur Welt kommt. Im Jahr darauf, 1944, zieht meine Großmutter Traudl bereits weiter ins Generalgouvernement, das besetzte Polen. Dort kommt das vierte Kind zur Welt. Mutter und Kinder leben in einem kleinen Schloss, gemeinsam mit Familien anderer SS-Männer. Da hat es geheißen, die Offiziere haben ihre Familien an der Front, das war die Propaganda. Es ist keine Gefahr, wir wissen, Deutschland zu schützen, hat aber nicht gestimmt. Meine Mutter Almut. Die Realität im Frühjahr 1945 sieht dann ganz anders aus. Die Mutti musste einen Möbelwagen organisieren für die Flucht vor den anmarschierenden Russen. Und wir sind zu Oma nach Wolfenbüttel geflüchtet. Kapitel 6: Gefangenschaft. Zu Kriegsende taucht mein Großvater unter. Er arbeitet zunächst auf einem Bauernhof in Adenstedt in Niedersachsen. Danach, Anfang 1946, schreibt er einen Brief an den Bauern. Sie werden mich verstehen, wenn ich heute mein Geheimnis lüfte. Ich bin SS-Führer gewesen. Die Wochen in Adenstedt haben mir über den ersten Schmerz, über das, was hinter uns lag, gut hinweggeholfen. Meine Familie hoffe ich noch gesund in Wolfenbüttel. Ihr dankbarer Fritz Polte. Mit meiner Mutter Almut reise ich nach Wolfenbüttel, den Geburtsort ihres Vaters. Und das ist noch ein Rest vom Garten. Schau, der Buchsbaum ist noch da. Da habe ich gespielt. Hier haben sie, ihre Geschwister und ihre Mutter nach dem Krieg bei der väterlichen Großmutter gelebt. Und hier in der Nähe durften 3 der 4 Kinder den Vater heimlich treffen. Nur Almut, meine Mutter, nicht. Sie war die Älteste, konnte am besten sprechen und hätte den Vater verraten können. A poem for my daughter Almut, schreibt Polte für meine Mutter. Du bist unser größtes Kind. Du warst die erste unserer Freuden. Wie seltsam doch des Lebens Wege sind, du musst nun am meisten leiden. Denn du beginnst schon zu erfassen, du fühlst schon bewusst den Schmerz und gerade dich muss ich nun leiden lassen. Du, unser kleines, süßes Herz. Alle anderen haben mich gesehen. Alle konnten bei mir sein. Nur du, mein Kind, musstest beiseite stehen. Du durftest nicht zu mir herein. Und warst so voller Schmerz und hast so oft nach mir gefragt. Und dennoch habe ich unter Tränen mich dir, mein Kind, versagt. Dieses und andere Gedichte schreibt mein Großvater in britischen Internierungslagern in Deutschland. Wie er im September 1945 verhaftet wurde und ob die britischen Behörden einen Hinweis bekommen hatten, ist nur ansatzweise bekannt. Traudl Polte, meine Großmutter, schreibt in einem Dokument, sie habe erfahren, dass ihr Mann in Hamburg war, sich dort mit einer Bekannten aus Berlin getroffen und mit dieser schöne Tage verlebt habe. Auch meine Verwandten erzählen von einer Liebschaft. So habe er gefasst werden können. Aus der britischen Haft schreibt Polte auch einzelne verlegen reumütige Zeilen an seine Ehefrau. Diese Briefe schreibt er in winziger Bleistiftschrift zwischen die Zeilen eines Buches, das er aus dem Lager schmuggeln lässt. Auch seine Aussichten auf Freilassung sind Thema. Nach Ansicht der hier zahlreich vertretenen Juristen müssen zu einer Verurteilung bestimmte Verbrechen nachgewiesen sein. Und da brauche ich ja keine Angst haben. Dass ich meine Überzeugung als Nationalsozialist nicht leugne, ist selbstverständlich. Die Idee habe ich ehrlich bejaht, aber das System abgelehnt und durch meine Arbeit bekämpft. Dies als Richtschnur. Ich hoffte nur auf unseren Sieg, um dann das System mitzuändern. Was ist hier mit Richtschnur gemeint? Fragt der Historiker Carsten Schreiber. Kann das sein, dass er mit Richtschnur die künftige Verteidigungsstrategie meint? Denk schon, ja. Das ist typisch. Das Narrativ, was diese Gruppe von SS-Tätern vorgebracht hat. Ja, Wir waren ideologisch verblendet, aber wir haben in unserer Position immer nur versucht, das Richtige zu machen, Schlimmeres zu verhindern. Im März 1946 beantragt eine jugoslawische Kommission zur Feststellung von Kriegsverbrechen die Auslieferung von Fritz Polte. Zur Erinnerung, Polte war 1941 knapp 4 Monate lang quasi die Nummer 2 der deutschen Polizei in Jugoslawien. Um seine Auslieferung zu verhindern, schreiben Polte und seine Frau Traudl möglichen Fürsprechern. Der deutsche Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg zeigt sich zur Unterstützung bereit. Ich hatte den Eindruck, dass sich Polte energisch für mich eingesetzt und sich um ein sachliches Urteil bemüht hat. Deutlicher die eidesstattliche Erklärung des eher unbekannten Volkskundlers Eduard Wildhagen. Der war, wie er schreibt, 1936 als Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft entlassen worden und es wurde ein Verfahren beim Sicherheitsdienst SD eingeleitet. Im Verlaufe dieses Verfahrens wechselte der sehr narzisstisch eingestellte Referent und ein neuer namens Polte hatte meine Angelegenheit durchzuführen. Aus dem Großinquisitor wurde ein wohlwollender Berater, der sein Missfallen über die Zerstörung der deutschen Kultur äußerte, sowie die sinnlose Entfernung der Juden aus der Wissenschaft und die Maßregelung von Professoren auf das Schärfste verurteilte. Das sind die sogenannten Persilscheine. Die Nachkriegszeit ist voll damit. Sie werden keinen SS-Führer, keinen Gestapo-Führer finden, der nicht später abgeklappert hat und sich jeweils 10, 20 solcher Persilscheine besorgt hat. Es ist wertlos, weil das, was dort beschrieben wird, hat nichts mit den Verbrechen in Jugoslawien zu tun. Es hat nichts mit all dem in Wien zu tun. Es ist einfach nur ein winziger, kleiner Nebenaspekt. Wieder ist es der Historiker Carsten Schreiber, der über die SD-Leitabschnitte promoviert hat, der jegliche Illusionen relativiert, ja, torpediert. Es gibt auch nur leise Hinweise, Fritz Polte könnte in den Gefangenenlagern der Briten reumütig geworden sein, auch im politischen Sinne. Das lässt sich nur aus einem Schreiben seiner Frau, Traudl Polte, an ihn mutmaßen. Überhaupt machst du dir viel zu viel Gedanken. Ich habe nur Angst, dass du aus lauter Läuterung und Besinnung als ein ganz anderer wiederkommst. Ich will meinen alten Fitze wiederhaben, hörst du? Ich habe dir immer gesagt, du bist mir so lieb, wie du bist. Und wir werden eines Tages glücklich wieder zusammen sein. Mitte Juli 1946 schreibt Fritz Polte einen Brief aus der Gefangenschaft. Er sei, schreibt er, vom britischen Internierungslager Neuengamme ins Lager Neumünster-Gardeland zurückverlegt worden. Mein Liebes, habe mich wieder eingelebt. Hier scheint, dass die Balkan-Angelegenheit endgültig vorüber ist. Meine Rückverlegung nach hier wird von allen Kundigen so gedeutet. Dein alter, unverwüstlicher Fritz. Doch nur ein Monat später, im August 1946, liefert das Vereinigte Königreich Fritz Polte aus an Tito Jugoslawien. Kapitel 7: Das Todesurteil. Eine jugoslawische Anklageschrift, ins Deutsche übersetzt, die aus dem Militärarchiv Belgrad stammt, führt Friedrich Polte als Drittangeklagten von 22 Angeklagten im Einsatzgruppenprozess am Militärgericht Belgrad. In der Anklageschrift wird die Einsatzgruppe auch Gestapo genannt. Hauptaufgabe von Einsatzgruppe und Einsatzkommando war die unbarmherzige Ausrottung aller antifaschistischen und freiheitsliebenden Elemente. Gleich nach ihrer Ankunft organisierte die Gestapo umfangreiche Verhaftungen. Die Gefängnisse wurden zu Massenfolterkammern mit brutalen mittelalterlichen Methoden. Die Anklageschrift benennt auch die brutale Umsiedelung von Serben und Slowenen im Sinne des Befehls von Adolf Hitler, die Untersteiermark betreffend. Machen Sie mir aus der Steiermark wieder Deutschland. Und es geht freilich um die Shoah. So wurden sofort nach der Okkupation alle jüdischen Emigranten aus Deutschland, Österreich, Polen und der Tschechoslowakei in das Lager von Schabatz gebracht. In diesem Lager lebten die Juden unter unmenschlichen Bedingungen, bis zum Oktober 1941, als eine deutsche Strafexpedition eintraf und als erste auch die Juden erschoss. Fritz Polte war zwar zum Zeitpunkt dieser Erschießungen nicht mehr in Jugoslawien, sehr wohl aber, als alle jüdischen Emigranten verhaftet und ins Lager gebracht wurden. Seinen Stellungnahmen aus dem Militärarchiv Belgrad zufolge hat er sich so verteidigt. Mir ist bekannt, dass es in Belgrad nach dem 22. Juni 1941 präventive Verhaftungen gab von allen Leuten, die als gefährlich galten. Mir ist nichts bekannt von massiven Erschießungen. Ich weiß nur, dass auf dem Platz Terrasie Leute erhängt wurden wegen Sabotage. Mir ist auch nicht bekannt, dass die Häftlinge von der deutschen und serbischen Polizei gefoltert wurden. Er sei als SD-Referent nur für Ereignismeldungen und Berichte über die Stimmung in der Bevölkerung zuständig gewesen, argumentiert Polte. Doch das Gericht lehnt diese Rechtfertigung ab. Weil sie erstens Mitglied der Zentrale der Einsatzgruppe waren, wo Entscheidungen kollegial getroffen wurden. Zweitens, weil sie auch stellvertretender Leiter der Einsatzgruppe waren und über alle getroffenen Maßnahmen mitentschieden haben. Am 22. Dezember 1946 fällt ein Drei-Richter-Senat am Militärgericht Belgrad das Urteil. Fritz Polte und 8 weitere Angeklagte werden zum Tod durch Erhängen verurteilt. Ebenfalls 9 Angeklagte zum Tod durch Erschießen, 3 Angeklagte kommen mit Gefängnisstrafen davon. Dieses Urteil im Einsatzgruppenprozess wirft manchen Angeklagten sehr konkrete Gräueltaten vor, Fritz Polte betreffend bleibt es aber eher allgemein. Der Historiker Nico Hofinger? Die Gerichte in Jugoslawien waren schnell und ich würde sagen durchaus noch von einem verständlichen, aber im juristischen Sinn nicht objektiven Furor mitgeleitet. Und der Historiker Carsten Schreiber sagt? Dieses Urteil, es macht den Eindruck, als wäre es ein riesiger Aufwand gewesen. Das ist kein stalinistischer Schauprozess. Das Problem mit dem Urteil ist, dass es eine Organisation beschreibt. Es beschreibt die Taten dieses Einsatzkommandos. Auch in den ersten Wochen, wo Polte dabei war, relativ genau. Es weist aber jetzt nicht einzelnen Personen einzelne Taten nach. Also das kann mit Sicherheit strengen Normen von einem rechtsstaatlichen Verfahren natürlich nicht Genüge tun. Aber wenn ich mir das als Historiker angucke und auch weiß, dass diese Organisation der Einsatzgruppe dort die Führung als Kollektiv gehandelt hat, dann ist das Urteil auch schon richtig. Führende Nationalsozialisten, die es geschafft haben, länger unterzutauchen, sind vor allem in Deutschland zu teils unbegreiflich milden Strafen verurteilt worden. Etwa Emanuel Schäfer, der war ab 1942 in Serbien Polizeichef, wegen Beihilfe zur Vergasung von 6000 jüdischen Frauen und Kindern sowie wegen Totschlags in 2 konkreten Fällen, wird er 1953 in Köln zu 6,5 Jahren Haft verurteilt. Was hätte Friedrich Polte in Deutschland oder Österreich gedroht? Also es kann durchaus sein, dass er in Österreich einen Prozess bekommen hätte. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Und dass er mit einer unter 10-jährigen Haftstrafe davongekommen wäre, von der er im besten Fall vielleicht nur 5 Jahre hätte absitzen müssen. In Deutschland hätte ihn in der Bundesrepublik kein Gericht verurteilt. Für was denn? Und die Richter hätten diese ganzen Ausflüchte für bare Münze genommen. Das ist ja nur so wenigen SS-Führern passiert, dass sie überhaupt ausgeliefert worden sind. Dann kam ja der Kalte Krieg. Kapitel 8. Das lange Schweigen. Traudl Polte, meine Großmutter, weiß über das Urteil relativ bald Bescheid, aber nicht konkret über die Hinrichtung. Im Laufe des Jahres 1947 schreibt sie an Fritz Poltes Unterstützer Eduard Wildhagen. Sehr geehrter Herr Dr. Wildhagen, wir haben alles versucht. Das Schicksal hat es anders gewollt. Mein Mann wurde nach Mitteilung seiner Kameraden im August vorigen Jahres an die Jugoslawen ausgeliefert. Ich weiß nun, dass Ende des Jahres in Belgrad ein Prozess war und dabei Fuchs, sein Chef und 17 andere zum Tode verurteilt wurden. Ob er bei dem Prozess dabei war oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe später noch erfahren, dass man ihm 2-mal Gelegenheit gegeben hätte, auszurücken, um diese Auslieferung zu verhindern. Doch er hätte es abgelehnt. Dies ist mir nun alles sehr unverständlich, obgleich seine Kameraden stolz darauf zu sein schienen. So bleibt mir nichts anderes übrig, als mich mit den Kindern alleine durchzukämpfen. Pläne für die Zukunft habe ich viele und schöne. Ob diese sich verwirklichen lassen, werden wir ja sehen. Gleichzeitig stellt Fritz Poltes Mutter Auguste Nachforschungen über den Verbleib ihres einzigen Sohnes an. Knapp 2 Jahre nach seinem Tod erhält sie ein Schreiben vom Roten Kreuz. Wir haben auf Nachfrage beim Roten Kreuz Belgrad die erschütternde Nachricht erhalten, dass ihr Sohn Fritz Polte nicht mehr am Leben ist. Er wurde vom Militärgericht in Belgrad zum Tode verurteilt. Auch ist das Urteil bereits vollstreckt worden. Poltes Mutter Auguste schreibt eine Parte, unter anderem an den Polte-Unterstützer Eduard Wildhagen. Sie erwähnt explizit, dass ihr Sohn SS-Mann war. Durch das Deutsche Rote Kreuz erhielt ich die tief traurige Nachricht, dass mein lieber, unvergesslicher Sohn, der herzensgute Mann und unser bester Vati, der SS-Obersturmbannführer Fritz Polte, in Belgrad sein Leben lassen musste. Auch die 4 Kinder werden namentlich als Trauernde genannt. Dabei wissen sie gar nicht, dass ihr Vater tot ist. Großvater und Großmutter sagen ihnen viele Jahre lang, der Vater sei vermisst. Mit meiner Mutter besuche ich den Friedhof in Wolfenbüttel. Ich habe so als Teenager den Vater auf den Friedhöfen besucht. Ich habe bei unseren Spaziergängen immer die Familie verlassen und bin in die Friedhöfe hinein, an denen wir vorbeigekommen sind, und habe dort den Vati gesucht. Diese Ungewissheit war so schrecklich. Meine Mutter erfährt ihrer Erzählung zufolge erst 1957, 10 Jahre nach dem Tod, dass und wie ihr Vater gestorben ist. Und dann habe ich mit 17 das Zettel gefunden, das Rote Kreuz bestätigt den Tod von... Und dann ist ausgefüllt gewesen Friedrich Wilhelm Polte. Und dann Ursache, Doppelpunkt, Tod durch den Strang. Und dann habe ich gewartet bis am Abend, dass die Mutti heimkommt. Und dann bin ich zu ihr ins Bett geklüpft und dann habe ich sie gefragt, was heißt Strang. Und die Mutti hat es mir dann erklärt und ich habe halt dann sehr, sehr, sehr geweint. Das Verschweigen des Todes durch Mutter und Großeltern bezeichnet meine Tante Ingrid als Schutzschweigen, um die Kinder und wohl auch sich selbst vor der Trauer zu schützen. Umgekehrt versuchen auch die Kinder, die Mutter davor zu schützen. Da ist einmal ein Schlager gespielt worden im Radio. Das sagen wir, wo die Soldaten sind, sagen wir, wo die Gräber sind. Und da bin ich hab sofort das Radio abgedreht, damit die Mutter nicht traurig wird, damit sie das nicht hört. Das war so. Selbst im höheren Alter gibt es Ereignisse, die erneut die vergebliche Hoffnung auslösen, Fritz Polte habe doch überlebt. Die Mutter hat mich angerufen und hat gesagt, komm, ich muss dir was zeigen. Ganz aufgeregt und die macht komisch. Und dann ist sie noch hat sie nochmal angerufen, ja komm, ich muss dir was zeigen. Und ich macht, vielleicht ist der Vati gekommen, will sie mir das sagen, sitzt er dort oder was. Und bin hin und dann hat sie mir gezeigt, dass sie einen neuen Boden hat liegen lassen in der Wohnung. Und ich war so enttäuscht und wütend, weil da habe ich gemerkt, dass man immer noch hofft. Ja, und wie alt war ich da? 50? Über 50? Hallo, entschuldigt Sie Verspätung. Du weißt es lang her. Ja, voll. Hallo. Bei den Treffen der Enkelinnen und Enkel von Fritz Polte stellt sich heraus, zum Teil hat sich das Schweigen fortgesetzt. Ihre Eltern haben sehr unterschiedlich und unterschiedlich viel kommuniziert. Manche Enkel haben erst 2007 beim Begräbnis von Traudl Polte, von uns genannt Omini, erfahren, wie der Großvater gestorben ist. Ich war schockiert und wütend, wie ich es erfahren habe beim Begräbnis von der Omini, dass man mir das nie gesagt hat. Und das ist ja enorm, das ist eine Enormität, die man mir verschwiegen hat. Die Tatsache der Hinrichtung in Jugoslawien hat auch die politische Einstellung in der Familie geprägt oder verstärkt. Die Überzeugung der Großeltern und ihre Erzählung gegenüber den Kindern von Fritz Polte war, er sei unschuldig hingerichtet worden. Sie haben das als Siegerjustiz gesehen. Während Ausbildung und Studium in den 1960er Jahren bewegen sich die Polte-Kinder oft in deutschnationalen Burschenschafterkreisen. Wohl auch, weil sie sich nicht indirekter Kritik am Vater aussetzen wollten, meint mein Cousin Robert im Gespräch mit meiner Schwester Karin. Weil meine Eltern oder meine Mutter sich natürlich auch oft mit Leuten umgeben haben, von denen sie nicht hat befürchten müssen, dass die über diese Generation jetzt mit großer Lust schimpfen oder schlecht reden. Einfach nur, um diesen Schmerz zu vermeiden. Mein Onkel Wolf war als einziger Sohn in einer speziellen Situation und hat letztlich mit Abgrenzung reagiert. Die Großmutter, Großvater, aber auch Freunde von meinem Vater, von meinen Eltern, die haben mir immer gesagt, ich schaue meinem Vater ähnlich wie ein Ei dem anderen. Solange ich noch nicht gewusst habe von der Vergangenheit meines Vaters, hat mir das gut gefallen. Und dann später habe ich mit der Vergangenheit meines Vaters leben müssen. Dass mein Vater Nationalsozialist höherer Rangordnung war, und das habe ich einfach zur Kenntnis genommen. Er hat dafür mit dem Leben bezahlt und damit war für mich die Angelegenheit eigentlich erledigt. Für meine Mutter Almut war in den 1980er Jahren die Affäre um Kurt Waldheim, den Präsidentschaftskandidaten und späteren Bundespräsidenten, eine Art Wendepunkt. Dann hat es geheißen, Waldheim war ein Kriegsverbrecher und ich habe ihn gewählt. Mein Vater war ja auch kein Kriegsverbrecher, also gleiche Geschichte. So ähnlich ist das bei mir gegangen und vollkommen ohne Hirn. Und dann nachher habe ich angefangen nachzudenken und ausgesprochen, dass ich mehr wissen will und dass der Vati, mein Vater, doch nicht so unbefleckt sein kann. Und in meinem Inneren ist das Bild von meinem Vater so richtig von dem Sockel heruntergestürzt. Es folgen Gesprächstherapie und Familienaufstellungen. Was ich jetzt kann, ich kann den Vati noch immer kindlich lieben und trenne das von seinem Schicksal, dass er da in dieses System geraten ist, auch wollte. Dieses verachtenswerte System, das kann ich davon trennen. Aber das war lange Arbeit und da war ich in vielen Seminaren, bei Familienaufstellungen. Und es ist natürlich noch immer äußerst, äußerst schmerzlich. Das Schuldgefühl, sagt meine Mutter, ist zu einer Art Verantwortungsbewusstsein geworden. Hingerichtet und verschwiegen. Der SS-Geheimdienstchef und seine Kinder. Eine Recherche von Bernd Koschuh. Gesprochen haben Claudius von Stolzmann, Lilith Hessle, Elisabeth Findeis, Jürgen Maurer, Esther Holoschi und der Autor. Musikstücke Atzi Finder und Erich Steinkogler. Ton Elmar Peinelt, Christian Gortz und Robert Pawlecka. Redaktion Eva Reuter. Sie hörten eine Produktion der Feature-Redaktion des ORF 2024. Demnächst in Ö1. Gleich nach den Nachrichten ein vielseitiger Musiker und Komponist aus Österreich, Christoph Tschech, zu Gast im Ö1-Klassik-Treffpunkt bei Ola Pilz. Um 11.40 Uhr Help, das Konsumentenmagazin über Schwierigkeiten und Verzögerungen mit EU-Sammelklagen. Danach um 12 Uhr das Ö1-Mittagsjournal. Le Weekend am Palmsamstag bringt Ostermusik. Elke Tscheikner und Christian Scheib jonglieren zwischen Fastengebot und vorfreudiger Opulenz um 13 Uhr. 14 Uhr gemeinsame Kindheit, das Hörspiel des Jahres in der Kategorie Bestes Sounddesign. In Apropos Klassik, die Gesamteinspielung der Bruckner-Symphonien unter Rémy Ballot um 15.05 Uhr.